Verkleinerung innen und außen absehbar. Diese Spitze eine Frage der Zeit sind, bis alles in seinem zusammenstift. Ich erwarte. Thank you. Thank you.